Er trug, wie alle Weihnachtsmänner, roten Mantel mit weißem Pelz, Mütze, weißen Bart und rote Stiefel. Niemand sah rot in München. So ging er vor, so ging er in das Kaufhaus. Unter ängstlichen Kinderaugen, lächelnden Frauen, verständigen Männern. Und dann kämpfte der Sprecher der Tagesschau gegen ein Lächeln. Heute Abend stahl ein Weihnachtsmann aus der Kasse eines Münchner Warenhauses 300.000 Mark. Die Verkäufer sahen schmunzelnd zu. Ihr Vertrauen in Weihnachtsmänner war von Kindheit an intakt geblieben.